WDR 5. Neugier genügt. Wenn Jule nicht da ist, braucht Leonie ihr Smartphone. Denn auch wenn die beiden besten Freundinnen sich mal nicht sehen können, wollen sie ständig in Kontakt bleiben. Und so gehen an Tagen, an denen die beiden 16-Jährigen keine Zeit füreinander haben, schon mal mehr als 100 Messenger-Nachrichten zwischen den beiden hin und her. Ja, also für mich ist das halt schon wichtig, weil eine beste Freundin zu haben, heißt halt, man kann mit ihr eigentlich über alles reden. Und sie hat, weil sie ja in dem gleichen Alter ist, wahrscheinlich die gleichen Probleme und die gleichen Bedürfnisse. Und mit den Eltern kann man halt nicht so reden, wie man halt mit der besten Freundin redet, weil die kann halt einen besser nachvollziehen, weil sie halt das Gleiche wahrscheinlich fühlt. Bei mir ist es genau dasselbe. Also meine beste Freundin bedeutet mir schon sehr viel. Man geht mit der gemeinsam in die Schule, macht gemeinsam die Hausaufgaben, teilt Probleme und ja, ist meistens auch wie ein Familienmitglied. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Wenn sie können, verbringen Jule und Leonie jede freie Minute miteinander. Sie gehen gemeinsam shoppen, machen Sport, spazieren durch den Park und reden und reden und reden. Und auch hier ist immer das Smartphone dabei, denn die beiden wollen mit Fotos ihre Freundschaft dokumentieren und im Netz allen anderen zeigen, wir beide sind allerbeste Freundinnen. Wenn wir halt Bilder in der Freizeit machen, dann laden wir die zum Beispiel auf Instagram hoch oder auf Snapchat, um halt anderen zu zeigen, dass wir jetzt gerade Spaß miteinander haben. Und wenn wir jetzt halt gemeinsam ein Bild auf Instagram posten, halt wo wir beide drauf sind, dann verlinken wir uns halt und dann kommentieren wir das auch. Und ja, es darf halt ruhig jeder wissen, dass wir beste Freunde sind. Das ist wichtig, weil wenn man Freunde ist, dass man das auch halt zeigt. Man schämt sich ja nicht für seine beste Freundin und ich finde, das ist wichtig, das zu zeigen, weil man halt auch zusammen draußen ist und dann auch im Social-Media-Bereich dann auch befreundet ist, damit die wahrscheinlich auch wissen, dass wir Freunde sind und dass wir viel miteinander zu tun haben. Die genutzten sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Snapchat funktionieren alle nach einem ähnlichen Schema. Die Nutzer können sich gegenseitig abonnieren und sehen, welche Bilder, Videos oder Texte ihre Freunde online mit anderen teilen. Dazu gibt es die Möglichkeit, Bilder zu liken, zum Beispiel mit einem Gefällt-mir-Button oder mit einem Herzchen. Und es gibt natürlich die Kommentarspalten. Du fehlst mir so sehr. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Ich bin immer für dich da. Für dich würde ich sterben. Ich will dich nie, nie, nie verlieren. Du bist was ganz Besonderes, mein Engel. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Der Soziologe Martin Vogt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat sich für seine Doktorarbeit durch die Profile junger Schüler geklickt. Dabei fiel ihm auf, besonders Mädchen legen viel Wert darauf, die innige Beziehung zur besten Freundin mit hübschen Fotos und romantischen Texten online zu inszenieren. Das hat eben auch diesen Kult um die Freundin in sozialen Medien hervorgebracht. Dieses Zelebrieren mit bestimmten Sprüchen, mit gemeinsamen Bildern. Eins, was auch immer wieder auftauchte, war zum Beispiel die eine Freundin im Einkaufswagen. So nach dem Motto, das ist meine, ich hab dich, ich lass dich nie wieder los, quasi gekauft. Am häufigsten ist eigentlich immer so Wange an Wange, Umarmung, Händchen halten, zusammen in die Luft springen, dass man das Ganze bearbeitet, einen Schriftzug drüber legt, für immer zusammen und Herzchen und ich liebe dich. Das ganze emotionale Repertoire, die ganze Dramatik einer Mädchenfreundschaft spiegelt sich so in den Fotos wieder. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe. Also ich habe schon mal gesagt, du bist mein Ein und Alles, ich tue alles für dich. Wenn irgendwas ist nachts, ruf mich an, ich komme. Oder wenn du dich ausweinen musst, ich komme auch nachts. Halt sowas schreibt man dann. Für die 16-jährige Leonie ist es völlig normal, Kuschelfotos mit Jule zu posten und ihr Herzchen und Liebeserklärungen zu schicken. Leonies Vater ist dagegen irritiert darüber, wie emotional es in Mädchenfreundschaften zugeht. Ja, ich finde den lockeren Umgang mit diesen Begriffen mittlerweile doch verwerflich. Jemanden wirklich zu sagen, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich. Ich finde, Liebe entwickelt sich nach Jahren in einer Partnerschaft. Gerade bei Freunden wäre ich mit diesen Begriffen immer ein bisschen vorsichtig. Auch für den Soziologen Martin Vogt wirkt es befremdlich, dass viele Schülerinnen bei der Bekundung ihrer Freundschaften im Netz Motive und Begriffe wählen, die früher nur Liebespaaren vorbehalten waren. Er glaubt, dass aus dieser ständigen öffentlichen Überemotionalisierung eine gewisse Zwanghaftigkeit entsteht. Ein gemeinsames Selfie, das entsteht in einer ganz lustigen Situation. Man lädt das hoch, schreibt dann "Ich liebe dich" darunter, aber dann steht es eben da. Und es ist dann so ein Beweis, nicht nur voreinander, zusammen mit der Freundin, sondern auch vor der ganzen Jahrgangsstufe. Und da hat man doch ein emotionales Niveau erzeugt, unter das man dann nicht mehr wirklich drunter kann. Also man kann da nicht täglich "Ich liebe dich" schreiben und "vermisst dich Mausi und Schatzi und Engel und tausend Herzchen" und dann einfach nur "Hallo" vor der Schule. Das ist dann eher nicht mehr möglich. Du bist die Allerbeste. Du Süße. Mausi. Du bedeutest mir alles. Ich lieb dich. Hübsche. Wir lassen niemanden zwischen uns kommen. Ich will dich niemals verlieren. Ich will nie wieder ohne dich sein. Best friends forever, baby. Einige Mädchen geben in ihren Online-Profilen auch an, dass sie mit der besten Freundin in einer festen Beziehung sind. So hat es auch Mika gemacht. Die Studentin ist 22 Jahre alt, also ein ganzes Stück älter als Jule und Leonie. Das ändert aber nichts daran, dass auch in Mikas Leben die beste Freundin eine wichtige Rolle spielt. Und so waren die beiden schon während der Schulzeit, zumindest laut Facebook-Status, ein Paar. Nachdem ich meinen Ex-Freund verlassen hatte, war das halt immer so, man möchte ja wieder in einer Beziehung sein, aber hatte gleichzeitig halt auch wieder keinen Bock auf Jungs. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht geben wir es einfach auf Facebook einfach so aus Spaß erstmal an. Aber für uns hatte das ja im Endeffekt doch wieder eine Bedeutung, weil wir ja quasi trotzdem aufeinander aufgepasst haben und es ja trotzdem die ganze Zeit gesehen haben. Man kommuniziert mehr als mit anderen Freunden, weil es ja die beste Freundin ist. Man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, wie als wäre man in einer Beziehung. Und ich glaube, das hat mich da damals auch ein bisschen aufgefangen nach der Trennung. Das war halt sehr angenehm zu wissen, okay, du bist nicht alleine auf dieser Welt. Deine beste Freundin ist immer für dich da. Der Freundeskreis von Mika nahm das öffentliche Liebesbekenntnis zur besten Freundin mit Humor. Die beste Freundin als Partnerersatz. Oder war da sogar mehr? Weniger eng befreundete Mitschüler reagierten verwirrt auf den Beziehungsstatus der beiden Mädchen. Für die Außenstehenden war klar, die beiden müssen lesbisch sein. Ja, die haben auch immer am Anfang wirklich so gefragt, ja, seid ihr denn so zusammen? Dann haben wir irgendwann, glaube ich, auch unseren Status auf verheiratet aus Spaß dann angegeben. Ich glaube, es war irgendein Jubiläum von uns oder so, wo wir uns eine bestimmte Anzahl von Jahren kannten und dachten wir so, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern, weil es ja nicht mehr nur zusammen ist, sondern mehr. Haben manche wirklich gefragt, hä, hast du dich wirklich verlobt? Bist du jetzt verheiratet? Möchtest du nicht einen Mann haben? Also ein paar waren da schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, die meisten, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die haben es halt alle eigentlich mit Humor genommen und das halt auch nicht wirklich ernst genommen. Mädchen sind meistens emotional offener und körperbetonter in Freundschaften als Jungen. Sie halten mit der besten Freundin Händchen oder tauschen kleine Zärtlichkeiten aus. Deswegen gleich von einer lesbischen Phase zu sprechen, findet die Kölner Sozialpsychologin Katharina Katzer vorschnell. Also da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Also manche sagen, es gäbe eine lesbische Phase, aber ich denke, ich würde hier nicht von einer lesbischen Phase in der Pubertät sprechen, sondern eher von einem gemeinsamen Kennenlernen eigentlich der eigenen Sexualität. Wie funktioniert mein Körper? Und dann sehe ich natürlich auch, wie funktioniert der Körper von anderen Mädchen, von meinen besten Freundinnen. Und deshalb würde ich weniger betonen, es ist eine lesbische Phase, sondern eher ein Selbstkennenlernen der eigenen Sexualität. Trotzdem ähneln Mädchenfreundschaften in ihrer Nähe und Intensität Paarbeziehungen. Und so wie in jeder Paarbeziehung gibt es auch in den engen Mädchenfreundschaften ein Thema, das alles ins Wanken bringen kann: Eifersucht. Deswegen passen die Schülerinnen Leonie und Jule auch auf, welche Fotos und Kommentare sie mit der Öffentlichkeit teilen. Ich habe manchmal ein bisschen Bedenken, dass wenn ich jetzt halt zum Beispiel mit einer halt meiner besten Freundin jetzt ein Bild poste und dann halt eine andere Freundin das Bild sieht und denkt, sie wäre mir halt nicht genauso wichtig. Und dann überlege ich halt auch, ob ich das Bild posten soll oder nicht, weil ich will halt irgendwie keinen eifersüchtig machen. Es kommt halt immer drauf an, in welcher Beziehung man mit dieser Freundin dann ist. Es kommt auch auf die Person an. Also für mich ist das nicht so ein Riesenproblem, aber man denkt sich halt schon, was haben die gemacht, hatten die mehr Spaß als sonst. In solchen Aussagen zeigt sich, dass für die Mädchen bedeutend mehr hinter den hübsch inszenierten Bildern im Netz steckt, als einfach nur Spaß mit der besten Freundin. Der Soziologe Vogt findet es bedenklich, dass sich eine ganze Generation von Mädchen im Netz sozialisiert und dabei einem enormen Druck durch die jeweilige Altersgruppe ausgesetzt ist. Dass dann so sukzessive eben eine ganze Schule, eine ganze Alterskohorte so ihre Lebenswelt in dieser Online-Welt gespiegelt hat. Und wenn da jeder anwesend ist, sind auch so bestimmte soziale Strukturen in der Klasse abgebildet, werden nicht nur so erspürt oder sind so unterbewusst real, sondern sie sind tatsächlich ablesbar, also medial fixiert. Und da dann mit dabei zu sein und in diesen Dynamiken in der Klasse nicht so an Ansehen zu verlieren oder irgendwo hinten runterzufallen, das ist da ganz extrem wichtig geworden durch diese Online-Netzwerke. Für die Mädchen ist es möglicherweise auch deshalb so wichtig geworden, Freundschaften online zu zelebrieren, weil ihre Idole das so öffentlich wie nie vorleben. Schauspielerinnen, Sängerinnen und sogenannte It-Girls inszenieren ihre Freundschaften aufwendig im Netz. Ein Beispiel: Sängerin Taylor Swift. Fast 93 Millionen Fans folgen ihr bei Instagram. Auf ihren Fotos immer die gleichen Motive. Taylor tanzt mit Freundinnen, Taylor kuschelt mit Freundinnen, Taylor hat Spaß mit Freundinnen. In den USA wird die beste Freundin auch BFF genannt, Best Friend Forever. Paris Hilton, die Mutter aller It-Girls, hat aus diesem Begriff eine Marke gemacht. Sie ging so weit, sich in einer Castingsendung eine neue beste Freundin zu suchen. Sechzehn Frauen und zwei Männer kämpften in der Sendung darum, Paris Hiltons neuer bester Freund zu werden. Müßig zu erwähnen, dass die damalige Siegerin der ersten Sendung und Paris Hilton keine Best Friends Forever mehr sind. Natürlich gab es eine zweite Staffel. Außerdem suchte Paris Hilton auch in Dubai oder Großbritannien nach neuen besten Freunden. I'm Paris Hilton. Businesswoman, singer, socialite and brand. I'm in the UK to ask 12 people to compete in the ultimate friendship test. Each week, two will be put up for discussion, and I'll send one home. In the end, only one can join me in my life as my new British best friend. Der Soziologe Martin Vogt glaubt aber nicht, dass der Kult um die beste Freundin aus dem Fernsehen kommt. Und aus seiner Sicht sind auch nicht nur die sozialen Medien der Grund für die Überemotionalisierung. Vogt sieht in Instagram, Snapchat und Facebook nur Instrumente, mit denen junge Mädchen eine gewisse Leere füllen. Die entsteht laut Vogt unter anderem in den Ganztagsschulen. Seine Frage: Wie sollen sich junge Mädchen vernünftig entwickeln, wenn sie den ganzen Tag nur noch mit Gleichaltrigen zusammen sind? Dass man dann eben von der 4. in die 5. Klasse plötzlich 8-9 Stunden außer Haus ist und die restliche Zeit auch noch über Online-Medien mit der Klasse verbunden ist. Also da wird man sehr schnell in so ein pseudo-erwachsenes Altersumfeld hineingestoßen und muss sich da behaupten. Und da ist es dann schwierig, die primäre Orientierung, an der sich alles ausrichtet, Wertmaßstäbe, Moralvorstellungen, die eigentlich im kindlichen Gehirn noch bei den Eltern liegt, dass die sich nicht zu abrupt in Richtung der Gleichaltrigen verschiebt. Also ich stelle fest, dass dieser positive Einfluss, diese Begleitung, die Eltern Kindern eigentlich geben sollten, dass die nicht mehr so intakt ist oder so gut funktioniert, wenn eben so gewisse Punkte zusammenkommen. Neben dem Druck durch die Ganztagsschule beklagt Soziologe Vogt, dass jungen Mädchen zunehmend der Halt im Elternhaus fehle und sie mangelnde Liebe und Aufmerksamkeit stattdessen im Netz suchten. Leonies Vater kann darüber nur den Kopf schütteln. Ja, dem würde ich entgegentreten, weil und bei uns ist die Familie völlig intakt. Ne? Also unsere Tochter, die kann Tag und Nacht halt eben zu uns kommen, mit uns sprechen, wenn sie Probleme hat. Es ist halt nun mal auch ein Phänomen der Pubertät heutzutage, dass die Mädchen sich halt sehr schnell versuchen, als Erwachsene darzustellen und auch so zu verhalten. Sind es aber im Endeffekt nicht, ne? Weil am Ende kommen sie dann doch immer an und brauchen dann immer Rat von den Eltern oder halt auch von anderen Erwachsenen aus unserem Freundeskreis. Auch die Kölner Sozialpsychologin Katharina Katzer sieht den Kult um die beste Freundin im Netz weniger kritisch als ihr Münchner Kollege. Aus ihrer Sicht gehört die enge Bindung zur besten Freundin bei Mädchen zum Erwachsenwerden dazu. Das sei auch schon in Zeiten so gewesen, als es weder Ganztagsschulen noch soziale Medien gab. Dass Mädchen Freundschaften jetzt auch online schließen können, sieht Katze als Chance. Das Internet hat es allerdings schon ein bisschen dahingehend verändert, dass das einfach schneller möglich ist. Also diese Trennung von meinem Online-Handeln und von meiner Physis, von meinem körperlichen Erleben führt da schon dazu, dass ich so ein bisschen mein Verhalten von meinem Ich, von meinem Self eigentlich trenne und sozusagen die Hemmungen auch schneller fallen und ich auch schneller Liebesbekundungen von mir gebe. Es ist einfach einfacher, schneller, das mache ich einfach eher. Und das führt natürlich schon auch dazu, dass eine Nähe relativ schnell hergestellt wird, obwohl vielleicht die Nähe physisch gar nicht da ist, obwohl man sich gar nicht so gut kennt. Aber allein durch diese Liebesbekundungen, die so extensiv sind, hat man das Gefühl, man gehört zu jemandem, man hat eine gute Freundschaft, man ist es auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, auch eine gute Emotion, ein gutes Gefühl kommt hier rüber. Es wirkt sich auch auf das Selbstbewusstsein aus. Also ich fühle mich gut, weil mich jemand anders unglaublich mag. Also diese kurzen Eindrücke, die so positiv sind, die können unglaublich viel in der Psyche gerade von jungen Mädchen bewirken. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Du bist wie eine Schwester für mich. Baby, du bist mir so voll viel wert. Lieb dich über alles, Süße. Auch wenn ich dir schon 100.000 Mal gesagt habe, ich hab dich so lieb. Ich brauch dich so sehr. Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. Weder bei Leonie noch bei Jule wirkt es so, als fehle ihnen der Halt. Im Gegenteil. Sie profitieren vom guten Familienzusammenhalt der anderen, sind jeweils zu einem Teil der Familie der besten Freundin geworden. Und deswegen sieht Leonie in Jule auch keinen Familienersatz, sondern eine zusätzliche Vertrauensperson, die da ist, wenn Mutter, Vater und Geschwister mal nicht dabei sein können. Heutzutage sind halt Freunde auch wie Familienmitglieder, weil heutzutage hat man auch andere Probleme als früher oder in der Schule gibt es halt auch andere Themen. Und man ist ja halt jeden Tag zusammen, halt wie in einer Familie. Man kommt ja auch nach Hause und dann ist die Familie da. Und man kommt in die Schule und da ist halt die beste Freundin. Und deswegen ist die beste Freundin halt so wie eine Familie. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.